Fips Asmussen spaltet die Kritik. Die einen schlagen sich vor Lachen über seine Karlauer auf die Schenkel, die anderen werfen ihm Altherrenwitze, noch schlimmer als Mario Barth, vor. Rainer Pries, so hieß Asmussen, als er vor 71 Jahren in Hamburg geboren wurde, stört das nicht. Er bezeichnet sich als Komiker und geht von Querfurt in Sachsen-Anhalt aus, wo er wohnt und sein eigener Manager ist, ganz eigene Wege. Den erlebten Geschichten eines sehr eigensinnigen, sehr erfolgreichen und in Kollegenkreisen sehr umstrittenen Komikers hat Doris Nethen-Jakob zugehört. Also wenn ich meine Solo-Veranstaltung habe, ich gehe meistens am Anfang durchs Publikum und begrüße den, Alter, du kommst mir bekannt vor, dich kenne ich hier aus dem Fernsehen, hier, Bauer sucht Frau, schon lacht das Publikum. Es ist eigenartig, diese, nicht? Man muss, wenn ein Dickerer da sitzt, kann man über den einen kleinen Gag machen, nicht? Alter, kommst du mit einem Stuhl aus, nicht? Das sind alles so kleine Formulierungen. Wenn ich jemand die Hand gebe, sage ich, oh, ein bisschen weiche Hände, bist du arbeitslos? Und dann geht man weiter. Das dauert so ungefähr 10 Minuten, bis ich durch die ganze Reihen durchgegangen bin, einem die Hand gegeben und, nicht? Sag ich immer, nett, dass du gekommen bist, ne? Mit dir habe ich gar nicht gerechnet und so, nettes Pärchen hier, flottes Kerlchen, schläft da schon durch und alles solche Sachen, die man dann, und dann gehe ich langsam auf die Bühne, ne? Und wenn ich dann ein bisschen wackelig gehe, sage ich, oh, ich habe neue Schuhe von Ikea selbst zusammengebaut, ne? Das muss natürlich auch ein bisschen frecher sein teilweise. In der heutigen Zeit mit Großmutters Humor ist kein Blumenpott mehr zu gewinnen. Also wie gesagt, man muss auf jede Generation im Publikum eingehen, auch wenn ältere Leute da sitzen. Zu der sage ich dir nicht, gnädige Frau. Ich spreche auch nie die Leute an mit, sehr geehrte Damen und Herren, das passt nicht zu mir. Wissen Sie, wenn ich auf der Bühne bin als Hamburger Jung, dann sagt mein Freunde, und wenn eine ältere Dame sitzt, mit der ich auch mal spreche, dann sage ich sie ihr Mutti. Und sagt, Mutti, kennst du das? Wenn du morgens aufstehst und der Kreislauf bleibt liegen, kennst du das? Aus dem Wasserglas lachen dich deine Zähne an, kennst du das? Im Badezimmer, nicht? Da geht das Theater doch weiter, sag ich, nicht? Im Gesicht kriegst du die Falten, am Arsch hast du Platz genug, nicht? Das wollen die Leute dann hören. Und so geht man auf alles, was im Publikum passiert, muss man irgendwie eingehen. Das kann man aber erst, wenn man es nicht auswendig gelernt hat, sondern aufgrund der langjährigen Erfahrung, die ich habe auf der Bühne, wo man alles durch hat. Heute mache ich überwiegend Solo-Veranstaltungen. Früher waren es ja auch Betriebsveranstaltungen und alles. Da sitzt ja alles. Der Chef sitzt in meiner ersten Reihe. Der Hilfsarbeiter, die Putzfrau sitzt in der letzten Reihe, so ist es immer angeordnet bei Betriebsfeiern. Und da hat man jede Art von Publikum, jede Generation. Die IQ bei allen ist ja unterschiedlich. Die Putzfrau denkt nicht so schnell wie der Chef oder der zweite Chef kann überhaupt nicht lachen. Dann sage ich immer, Alter, was ist das? Hast du keinen Spaß? Warum weiß dein Gesicht nichts davon? So muss man aufs Publikum eingehen. Das Publikum kann natürlich unterschiedlich sein. Vor allen Dingen ist ein Unterschied immer zu erkennen, ob Großstadt oder auf dem Lande. Wenn es etwas ländlicher wird, brauchen die Leute manchmal etwas länger, um zum Beispiel einen Ausdruck wie schizophren zum Beispiel zu verarbeiten. Das kann ein Großstädter irgendwie besser. Das ist natürlich heute durch die ganze Medienlandschaft, durchs Fernsehen, ist der Humor doch relativ zusammengewachsen, dass auch ältere Leute mit Frechheiten heute wesentlich besser leben können. Früher, wo irgendwelche Wörter, die so an die Grenze gingen, da haben viele gesagt, oh, darf man nicht erzählen. Heute ist das ein ganz anderer Stil. Und die älteren Leute, die ja auch sehr viel Fernsehen, und im Fernsehen wird ja nur alles verbraten, nicht? Von Lesben über Schwule und was weiß ich. Es gibt 1000 Themen, die man früher gar nicht in den Mund genommen hat. Aber jetzt geht das. Jetzt wollen die Leute es auch hören. Nur es kommt natürlich auch immer auf die Formulierung an. Wie formuliert man etwas? Dass es nicht peinlich wird. Dass eine Formulierung, ein Gag, ein Witz nicht von einem ordinären Wort lebt. Dass dieses ordinäre Wort der Punkt ist, über den man lacht, weil er das gesagt hat. Das ist nicht richtig. Sondern ein ordinäres Wort gehört einfach dazu in diesen Gags, sonst lebt der Gag nicht. Und das muss man natürlich wissen. Ne? Da habe ich eigentlich richtig ich habe in meiner Jugend als Einzelgänger gearbeitet, weil meine Eltern waren sehr konservativ. Mein Vater war Bankprokurist, also Bankkaufmann, war mehr dieser Kaufmann, der immer richtig in kleinen Pfennigen dachte und so. Also er hat mich in der Beziehung nie unterstützt. Sie haben mich faktisch laufen lassen. Sie haben mich laufen machen, mach mal. Und deshalb habe ich auch, ich bin überall hingegangen, wo was los ist. Ich wollte immer alles, verstehen Sie? Ich habe mich faktisch selbst irgendwo entwickelt. Und von meinen Eltern habe ich also kaum da irgendwie einen Anstoß gekriegt, weil meine Eltern natürlich eine andere Art hatten. Das war gar nicht drauf. Wenn ich denen schon einen frechen Witz erzähle, dann sagt sie, oh, ist aber schlimm. Heute ist das Kinderkram, nicht? Also in den Krieg habe ich nicht miterlebt. Ich bin später geboren worden. Aber ich habe die schlimme Zeit, als es anfing, alles knapp zu werden, in den Jahren, die habe ich mitbekommen. Also dass faktisch in unserer Straße, wo wir wohnten, damals die Besatzungsmächte einzogen, die Schotten und die Engländer und Amerikaner und so weiter, einige Häuser besetzt haben. Und das habe ich natürlich alles als Kind miterlebt, aber nicht bewusst, dass sowas so schlimm ist. Wenn die Soldaten da im Garten nebenan ihre Gulaschkanone aufstellen oder sie haben am offenen Fenster geraucht und gequalmt. Wir mussten für Vater die Kippen aufsammeln, damit er ein bisschen rauchen konnte. Tabak, nicht? Oder es gibt tausend Dinge. Ich weiß nicht, wie das alles anfing, als mal so ein Wagen umkippte bei uns mit Kartoffeln oder irgendwas. Und der stand da vor der Straße und wir haben die Kartoffeln geklaut. Oder ging einer mit so einem großen Weißbrot durch die Stadt, sagt, da brechen wir uns mal ein Stück ab. Das können wir nach Hause gehen, haben ein bisschen Margarine drauf geschmiert oder was. Das hat man schon mitbekommen, aber doch nicht so bewusst wie ein Erwachsener, der auch die Kriegsjahre mitgemacht hat. Da ist auch bei mir einiges weg aus der Zeit, wissen Sie? Aus der Zeit. Einfach vergessen, weil ich bin auch ein Mensch, der heute nach vorne guckt. Ich habe Sachen, die früher waren, alle meistens kommen. Wann habe ich, da frage ich mich auch selbst, wann habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich die Leute zum Lachen bringen konnte. Wenn man schon von Natur aus ein bisschen komisch ist, dann merkt man das als Schüler schon. In der Schule. Mit Streichen. Da hat man gemerkt, aha, das geht. Da habe ich das zum ersten Mal gespürt. Aber ich war immer schon der Typ, der ein klein bisschen lustig war auf seine Art, dummes Zeug gemacht hat. Und hatte immer den Drang zur Bühne, irgendwie hin. Dass man das später beruflich macht, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Da macht man sich am Anfang überhaupt keine Gedanken. Meine Berufswünsche haben natürlich irgendwo gelegen im Zeichnerischen. Ich war ja nur im Zeichnen recht gut und Schriften und alles, das konnte ich also sehr gut. Und da hat mein Vater gesagt, ich besorge dir eine Lehranstellung als Schriftsetzer. Ich habe mal Schriftsetzer gelernt. Ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Keine Ahnung, eben mit so einem Winkelhaken Buchstaben zusammengesetzt. Das habe ich 3 Jahre gelernt. Und als ich das hinter mich gebracht hatte, habe ich in der Druckerei und hier in Hamburg, beim Hamburger Abendblatt und was es alles gibt, gearbeitet. Und eines Tages gesagt, ich möchte weiter. Und da bin ich wollte in die Werbung gehen und habe studiert an der Werbeakademie in Hamburg. 1 Jahr. Nur das kostete Geld. Und dann habe ich gesagt, dann gehst du erstmal in Nachtschicht und Spätschicht und so als Linotype-Schriftsetzer. Linotype, da fallen so Matrizen aus der Maschine raus. Tippt man an wie eine Schreibmaschine, da fallen oben Matrizen raus, die werden ausgegossen mit Blei. Ne? Und wie früher Zeitung gemacht wurde. So. Und das habe ich auch ein ganzes Jahr gemacht, glaube ich. Habe man dadurch mein Geld verdient mit Nachtschicht, mit Spätschicht, mit allem. Das war eine Mordsarbeit, aber man hat es gemacht und bin dadurch in die Werbeakademie aufgenommen worden und habe da meinen Abschluss gemacht und bin nachher in verschiedenen Agenturen gewesen, habe da gearbeitet und ich habe für Kaffee und für Honig und solche Sachen Werbung gemacht und das waren natürlich interessante Themen, weil in dem Moment, wo man Werbung für ein Produkt machen muss, muss man sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Wie entsteht Honig oder Kaffee oder wo kommt der her? Und da bin ich natürlich in Hamburg losgefahren und habe mir das alles in Ruhe angeguckt. Nicht? Und was man nachher werbemäßig draus macht, das ist eine ganz andere Frage. Dann ging es langsam weiter, dass die Phase kam, wo ich dieses Künstlerische, das war ja immer im Hinterkopf drin bei mir, auch in der Zeit schon, habe ich immer auf der Bühne schon gestanden zwischendurch. Ich habe Gesangsunterricht gehabt, ich habe Gitarrenunterricht und irgendwann kam das dann so weit, dass mich in der Werbeagentur, wo ich tätig war, mich Leute angerufen haben, wir möchten dich engagieren. Für 50 Mark oder 100 Mark oder was weiß ich. Und das wurde langsam ein bisschen viel, dass der Chef gesagt hat, so geht das nicht. Hier kommen die privaten Anrufe und so. Und da habe ich mich eines Tages entschlossen, ich war ja allein, ich wohnte auf Zimmer, mehr hatte ich nicht, ein kleines Auto, so war die Zeit damals. Und habe gesagt, jetzt schmeiße ich alles hin, jetzt gehe ich auf die Bühne. Und ich konnte davon einigermaßen leben. Das war, glaube ich, so 68 oder irgendwann so in der Zeit. Könnte sein, ja. Ungefähr. Ich habe die Jahre nicht ganz im Kopf. Aber das war die Zeit, als ich mich entschieden habe, jetzt mache ich das. Das kann man aber nur machen, wenn man keine großen finanziellen Verpflichtungen hat. Wenn ich nur Kind und Familie und Haus und alles hätte, hätte ich das gar nicht machen können. Da müssen die Kohlen müssen stimmen, das nützt ja nichts. Aber da ich keine Kosten hatte weiter, nur für ein Zimmer, Essen und Trinken, sonst nichts. Und da habe ich gesagt, da springe ich ins kalte Wasser, das mache ich. Und das war bisher auch richtig so. Ich habe natürlich in der damaligen Zeit die großen Leute, wie ich heute noch sehe, Karl Valentin oder Hans Moser oder Theo Lingen oder in der jüngeren Zeit kann man fast schon sagen Heinz Erhardt, das habe ich alles gemocht, natürlich. Aber ich habe mir nie geschworen, Alter, mach das so, wie die das machen. Das wäre ein großer Fehler. Ich habe gesagt, anders sein als andere. Das ist heute das Erfolgreiche. Die kann man nicht wiederholen, diese Leute. Die gibt es auch heute gar nicht mehr. Oh Gott, also an den ersten Auftritt kann ich mich heutzutage gar nicht mehr erinnern. Das ist zu lange her. Das waren auch so kleine Gagen, wo ich auch manchmal den ganzen Abend nur gestanden habe, habe mit der Gitarre gespielt und Seemannslieder gesungen in irgendeinem Hotel. Da waren dann abends so 70 Leute oder was. Also irgendwelche Veranstaltungen war das. Aber das kann ich wirklich nicht mehr sagen, wann das war. Nicht. Weil ich immer ein Mensch bin, der in die Zukunft guckt. Ich gucke immer nach vorne. Ich gucke immer nach vorne, was hinten war, vergiss es. Ich habe ein bisschen getingelt auf der Bühne, sowas kennt man, habe da gesungen und da ein paar Seemannslieder und dieses alles. Ging alles ganz gut, aber ich habe mir gesagt, es gibt zu viele Leute, die singen. Jetzt machst du was anderes. Und da bin ich langsam angefangen zu sprechen und hatte plötzlich ein Angebot, ein literarisches Kabarett aufzumachen in Hamburg. Und dieses literarische Kabarett hieß die Violette Zwiebel, das habe ich 4 Jahre gemacht. Und habe da richtig das Sprechen gelernt. Ich habe hinter dem Tresen gestanden mit dem Mikrofon, hatte meine Anlage, konnte laut oder leise, hallig oder bis von der Kirche was erzählt und hallig und so. Und hatte einen Hammond-Orgelspieler, der hat mich begleitet beim Gesang. Und da konnte ich schöne Chansons und alles singen und ein paar Schlager und so, die gängig waren. Und habe in diesen 4 Jahren das Sprechen gelernt und den Humor ausgebaut. Das war ungefähr 1970 in der Zeit rum. Das haben viele Leute geschätzt, weil sie auch anders war. Weil bei mir war immer der Drang danach, wenn du etwas machst, mach es anders als andere. Gleich mit Gags, nicht? Wenn Leute reinkamen, hat man die begrüßt mit einem kleinen Scherz, nicht? Wenn einer mit einer Frau reinkam und sagt, oh, die du gestern mit hattest, die war auch nett. Das wollen die Leute dann hören. Dann sagen sie, oh, 1970, die Violette Zwiebel in Hamburg, das war Kästners, ist Tucholsky, Enrikat und Ringelnatz. Das sind natürlich viele Sachen, die ich heute gar nicht mehr so drauf habe, vom Text her. Es gibt da längere Gedichte, sage ich mal den Leuten, komm, ich erzähle euch, Mutti, ihr beiden sitzt ein glückliches Ehepaar hier vorne. Ich gebe jetzt eine wunderschöne Geschichte, die 1925 von Kurt Tucholsky entstanden ist. Und diese Geschichte passt auch wie die Faust aufs Auge heute. Mach dir Gedanken über deine Ehe, sage ich. Er nannte dieses kleine Gedicht »Der andere Mann«. Du lernst ihn auf einer Gesellschaft kennen. Er plaudert. Er ist zu dir nett. Er kann dir alle Tenniskriegs nennen. Er sieht gut aus ohne Fett. Er tanzt ausgezeichnet. Du siehst ihn dir an. Dann tritt zu euch beiden dein Mann. Und du vergleichst ihn in deinem Gemüte. Dein Mann kommt nicht gut dabei weg. Wie der schon da steht, du liebe Güte. Und hinten am Hals der Speck. Und du sagst zu dir so, eigentlich der da, das wäre ein Mann für mich. Ach, gnädige Frau, hör auf einen wahren und guten alten Papa. In 1-2 Jahren ständest du ebenso da. Dann kennst du seine Nuancen beim Großen, dann kennst du ihn in Unterhosen, dann kennst du alle seine Witze, dann wird er satt in deinem Besitze, dann siehst du ihn in Schmerz und Zorn von oben und unten und hinten und vorn. Glaub mir, wenn man uns näher kennt, gibt sich das mit dem Happy End. Wir sind manchmal reizend auf einer Feier, den Rest des Tages ganz wie Herr Meier. Beurteil uns nie nach den besten Stunden. Und hast du einen Kerl gefunden, mit dem du einigermaßen auskommen kannst, dann bleib bei dem eigenen Mann. Nur da können Sie natürlich auf die Dauer keine müde Mark mitmachen. Sie können davon nicht leben, auf Deutsch gesagt. Nee? Ich habe mich immer hingesetzt, früher gab es ja nur die Schreibmaschine, und habe mich ganz in Ruhe hingesetzt und habe langsam angefangen, Witze zu formulieren. Ich habe mal da was gehört, da was gehört. Man setzt sich ja nicht hin mit einem leeren Stück Papier und fängt an zu schreiben. Das macht niemand. Nur ich bin heute einer, der sagt, alles, was in der heutigen Zeit zu lang ist, es muss schnell formuliert werden. Wir sind eine schnelllebige Zeit und da kann ich nicht lange Anekdoten erzählen. Das geht nicht. Ich muss schnell auf den Punkt kommen. Nicht immer lange, da sagt der und da sagt der. Das ist nicht richtig. Immer kurz und zackig. Ich wurde auch neulich gefragt, wie kann man diesen Witz länger erzählen? Ich war kürzlich bei einer NDR Talkshow und habe da kurz erzählt, ich war gestern beim Finanzamt und habe gefragt, brauche ich als Schizophren eine zweite Steuerkarte? Sondern natürlich, wenn Sie beide arbeiten. Man merkt daran, wie kurz das ist. Und da haben Sie mich gebeten, diesen Witz länger zu erzählen. Und das kann man erzählen, indem man sagt, ja, ich war jetzt beim Finanzamt und schönes Haus, ich komme da rein, gehe die Treppen hoch und habe da geklopft. Und dann haben die gesagt, hier sind Sie verkehrt, Sie müssen in den Nebenraum gehen. Und der sagt, ja, was wollen Sie bitte, wie ist Ihnen? So kann man einen Witz tot machen. Ich habe das in zwei Sätzen gesagt und die Leute haben den Gag begriffen. Und sofort kommt der nächste Gag. So muss es also Schlag auf Schlag gehen. Und das kann man sich mit seiner gewissen Art, die man hat, erarbeiten. Die Arbeit ist natürlich einfacher geworden. Ich habe ja früher mit einer Schreibmaschine gearbeitet. Die Gags ausgetüftelt, was natürlich sehr mühsam war. Wenn ich heute am Computer arbeite, sieht das anders aus. Da kann ich reinschreiben. Das ist kein Problem. Und das Gefühl zu haben, wenn ich anfange zu schreiben, ich kann jederzeit ändern, ohne viel Arbeit zu haben, macht das viel mehr Spaß. Es wird flüssiger. Und deshalb ist es am Computer auch wesentlich leichter, die Seite abzurufen und zu sagen, ja, das mache ich anders. Da setze ich ein paar andere Worte rein. Ich arbeite auch mit den Wörtern. Manchmal sage ich, dieses Wort muss vor oder nachher kommen. Dann klingt das erst. Oder dieser Gag muss 3 Zeilen vorher kommen oder 3 Zeilen nachher. Und wenn man sich darüber keine Gedanken macht, dann ist es nicht. Ich habe nicht vom ersten Moment an so gearbeitet. Aber im Laufe der Jahre hat sich das entwickelt, weil ich mich selbst beobachtet habe, wie ich auf der Bühne arbeite. Also erstmal muss es humorvoll sein, das ist ja nur wichtig. Egal, ich mache auch heute faktisch schon im Repertoire eine Dreiviertelstunde über Politik. Aber Politik für Otto-Normalverbraucher, also nicht diesen intellektuellen Touch, den viele Kabarettisten bei der Politik haben, den man gar nicht versteht. Wo der kleine Mann sagt, was hat er damit gemeint? Das verstehe ich gar nicht. Ich spreche über Politik, es gibt da 1000 Dinge. Wie der eine zum anderen sagt, kennst du den Unterschied eigentlich zwischen Fips Asmus und einem Politiker? Sagt er, Fips Asmus weiß, dass er dummes Zeug redet. Und da sage ich, Kinder, jetzt könnt ihr mal richtig applaudieren. Das ist die Stelle, wo ich Applaus brauche. Und dann kommen die Leute hin. Ich sage, Freunde, was kommt auf uns zu? Die Bundestagswahl 2009. Und dann steht einer mit der Knarre vor dir und sagt, Steinmeier oder Merkel? Dann sage ich, drück ab. Das sind die Kleinigkeiten, die Leute, und dann lachen die. Und dann kann ich über Altkanzler Schröder noch sprechen. Das ist früher anders war, dass ich den Mann gemocht habe. So ab 3,5 Promille konnte ich ihn gut leiden. Und so kann man verschiedene, aber immer alles kurz und einfach banale Sachen auch manchmal. Aber es muss natürlich immer so arbeiten, kurz, zackig und aktuell. Ich könnte da 1000 Gags noch mit einbauen. Meine Frau sagt immer, mach nicht so viel, es wird zu lang. Und nach 3 Stunden sind wir endgültig fertig. Ich habe meine jetzige Frau kennengelernt bei einer Veranstaltung. Meine Frau hat eine Künstleragentur und hat also dieses Verständnis schon für meinen Beruf. Dieses Verständnis, als wenn nur eine Hausfrau am Herd steht und kocht und alles, was mein Mann sagt, das lass mal, das ist ein Künstler. Das geht nicht, wir arbeiten zusammen. Und sie weiß auch genau, was sie am Telefon sagen muss. Oder wenn jemand kommt oder dies oder jenes, sie weiß genau, muss alles ein bisschen stimmen. Miteinander, nicht gegeneinander, immer miteinander. Wenn man die Frau liebt, mit der man morgens im Bett aufsteht, und sagt, das ist schon in Ordnung, obwohl man gar nicht frisiert ist, unrasiert. Dann muss man die Frau genauso lieben, als wenn sie topfit aussieht am Tage. Und dann sagt man, ja, das ist die Art, dieses Ganze. Und das kann ich nur mit dem Wort Chemie umschreiben. Das sind nicht die Gene, die stimmen, aber die Chemie muss stimmen. Und wenn die nicht stimmt, dann geht eine Ehe auch immer in die Brüche. Man muss sich, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel heute zusammenlebe hier, wir sind den ganzen Tag zusammen und trotzdem auseinander. Das Haus ist groß genug, wir können also da im Büro arbeiten, ich kann hier meinen Kaffee trinken. Es gibt da 1000 Dinge, wo man sich auseinander. Und trotzdem fahren wir zusammen wieder los, aber wir gehen uns nie auf die Nerven. Und wir besprechen alles miteinander und wir nehmen auch Rücksicht. dieses Rücksichtnehmen auf den Partner. Also die Großstadt vermisse ich heute nicht mehr. Wir sind hin und wieder in Berlin oder in Hamburg und wenn wir dort notgedrungen Auto fahren müssen, heute mit Navigation, dann ist das trotzdem sehr anstrengend und nervig. Und wir sehnen uns dann wieder nach dem ruhigen Querfurt, nach unserem ruhigen Zuhause und freuen uns, hier können wir die Beine hochlegen, im Sommer können wir im Garten liegen ein bisschen, ne? Ich mach mal ein bisschen Strandkorb und ein bisschen dies und das und entspannt liest mal ein Buch, ne? Nicht mehr so hektisch. So fahre ich auch Auto heute. Ich bin früher anders Auto gefahren. Ich habe eine Corvette gefahren, ich habe einen Jaguar gefahren und für heute ein BMW, also ein kleineres Auto, ne? Was natürlich auch schön ist und schnell ist, aber ich fahre meine 130, 140 auf den Autobahnen. Sagt meine Frau, ach, ist das schön heute wieder. Ne? Dieses, das gibt einem was, dieses Ruhige. Und dieses Entspanntsein, das ist schön. Ganz in Ruhe aufstehen, ganz in Ruhe schlafen gehen und alles. Und so wirkt sich das auf mich auch immer aus, wenn ich arbeite auf der Bühne. Auch vor dem Auftritt ist für mich die gleiche Einstellung. In Ruhe, ganz in Ruhe. Ich muss ein bisschen was essen, das ist klar, braucht man. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nicht? Vielleicht mal ein kleines Bier, ein halbes Bier vorweg, mehr brauche ich nicht. Und meine Stunde vom Auftritt brauche ich auch, um diese Ausgeglichenheit zu kriegen. Nicht? Bisschen bewegen, bisschen muss man alles machen. Nicht? Gesunder Körper ist ein gesunder Geist. Das ist alles. Ich bin kein Typ, der aus dem Auto steigt und auf die Bühne geht. Das geht nicht. Ich brauche meine Stunde vorher, um mich in Ruhe vorzubereiten. Ich bin ja nur auch Zigarrenraucher. Nicht? Ich rauche auf der Bühne auch. In der zweiten Hälfte, ich habe mir Aschenbecher entschieden, auf der Bühne ist ja Rauchen erlaubt. Es steht im Gesetz, wenn es zur Dramaturgie erforderlich ist, darf geraucht werden. Das muss ich mal drauf aufmerksam machen. Und dann zünde ich mir eine Zigarre an. Da muss man natürlich gleich mal husten. Der Arzt hat auch gesagt, Herr Asmussen, seitdem Sie TBC haben, husten Sie wesentlich freier. Ja, ich sage, Herr Asmussen, Sie sagte, Sie sollten mal statt einer Zigarre einen Apfel essen. Ich sage, Doktor, bei 30 Äpfeln am Tag komme ich vom Klo gar nicht mehr runter mit. Ne? Man hört immer wieder, die wenigsten Menschen, Raucher, sterben an Lungenkrebs. Die meisten Raucher erfrieren auf dem Balkon. Das ist etwas, was ich sehr gerne erzähle, weil die Leute es hören wollen. Das sind so Sachen aus dem Leben. Und wenn dann der Beifall aufbraust, wenn der Künstler wieder auf die Bühne kommt, die Laola-Welle wäre auch schön gewesen sein, aber kann man sich nicht aussuchen. Beifall, sage ich immer, ist ja wie ein BH. Man braucht ihn nicht unbedingt, aber er hebt die Sache. Und das ist das, was die Leute dann einfach freut. So sieht es in etwa aus. Das ist auch dies anders als andere. Nicht auf die Bühne gehen und sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier bin. Verstehen Sie, das kotzt mich auf Deutsch an. Dieses Anderssein als andere wieder. Ich bin stolz darauf, ich bin Fips Asmussen. Wer mich mag, der mag mich, und wer mich nicht mag, soll es eben lassen. Ich bin ich. Ne?